Hier ist wieder der Krimi-Lauschangriff aufs Gedächtnis. Willkommen zur Odyssee auf dem Ozean der Erinnerungsfetzen, Teil 2. Tag auch, sagt Ulrich Land. Jahre vorwärts in die Zukunft. Eine selbsternannte chemische Bruderschaft vertreibt weltweit Neurotransmitterblocker, die auf angenehme Weise unangenehme Erinnerungen löschen. Gedächtnisschwund aus der Tube, aus der Ampulle. Ireneo, einer der Handlungsreisenden in Sachen chemische Gedächtnisputzer, jettet auf flirrenden Irrfahrten zwischen Amerika und Asien hin und her und findet, versteht sich eine Vielzahl von gierigen Abnehmern. Dabei ist der Erinnerungsschwund zugleich ein enormer Zeitbeschleuniger, der das Leben in einen Wirbelwind verwandelt, in eine Unzahl geradezu eintöniger Turbulenzen aus Drugs and Sex and Crime. Die freie Liebe ist so frei, dass sie gleich danach wieder vergisst. Trotzdem, obwohl alle Welt sich stets und ständig bedröhnt, scheint die Rechnung der Gedächtniseraser nicht ganz aufzugehen. Überall schwirren Fetzen von Erinnerungen umher, vagabundieren Versatzstücke der Vergangenheit, erinnern sich verrückte Nazis auf Birma an Hitlers Geburtstag, erinnert sich offenbar ein gewisser K.L. Krumper an den Vergesslichkeitschemievertreter und mailt ihm zigmal die immer gleiche Botschaft: Komm zurück. Aber besagter Chemieagent weiß nicht wohin. Wohin zurück? Ihm selbst scheinen die Erinnerungen zu schwinden, sein Leben gerät ins Schwimmen. Immer wieder wird er von unberechenbaren Gedächtnisanfällen und Ausfällen heimgesucht. Das Einzige, was bleibt, ist dieser immer wachsame Controlletti der chemischen Bruderschaft, der ihn schließlich wegen ausbleibender Gedächtnisabschlüsse zu einem Aufenthalt in einer Berliner Gedächtnisklinik verdonnert. Ich bewege mich in meinem Leben wie ein perfekter Fremder, stammelt Ireneo. Tokio liebt uns nicht mehr. Von Rai Loriga. Teil 2. Die Tage des Penfieldschen Experiments. You won a deadlift? Tired of rubbing? They're ready, steady. Look at you. An author, David Webster, now. Elle avait des bacs à chaque doigt de temps passé autour des poignets. Gespenster sind es nicht. Gespenster tragen nämlich keine Stiefel und hinterlassen keine Spuren im Schnee. Ich sitze abwartend auf dem Bett. Gerade fährt ein Omnibus vorbei mit Bierwerbung auf der Seite, deutsches Bier. Der Werbetext ist ebenfalls deutsch. Es sind keine Gespenster, es sind Deutsche. Das Zimmer ist leer. Ich erkenne weder das Zimmer wieder, noch was ich diesmal eingeworfen habe. Ich habe keine Ahnung, um was für eine Chemie es sich handeln könnte. Vermutlich um Neutralsand, die gut abgelagerte Chemie des Schlafs, der Lärm der Ruhe. Selbstverständlich habe ich Mittag gegessen, mit ziemlichem Appetit und mich bei der Krankenschwester sogar schön brav bedankt. Ein bisschen gezwungen zwar, aber immerhin doch bedankt. Es fängt an zu regnen und dann schlafe ich sofort ein. Ich denke, was soll denn das? Eine Mutter! Als ich aufwache, ist es bereits mitten in der Nacht und wach zu sein ist sinnlos. Im Zimmer gibt es keine Bücher, auch keinen Fernseher, nichts. Um 9 ist ein Arzt gekommen. Warum ist das Zimmer leer? Es ist noch zu früh, um haufenweise Informationen zu verarbeiten, wo Sie doch erst seit knapp 6 Tagen wieder reden können. 6 Tage von wie vielen? Die letzten 6 von einer ganzen Menge. Selbstverständlich kann ich mich weder an diesen Ort hier erinnern, noch an das Fenster, noch an die Straße, noch an die Wände oder den Bus. Auch wenn der Doktor noch so sehr darauf beharrt, dass es immer derselbe Bus ist. Sie können nichts behalten. Ihr Gehirn ist im Moment ein Sieb mit großen Löchern, ein offenes Netz, durch das die Fische, egal wie groß sie sind, hindurchschwimmen, ohne dass sich auch nur einer davon verfängt. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Doktor. Im weißen Zimmer ist es dunkel. Meine Hände sind kalt. Zuerst denke ich an eine Zahl. 7. Dann denke ich wieder an dieselbe Zahl. 3. Danach schlafe ich ein. Beteiligen. Schönen guten Tag, liebe Krankenschwester. Und die Frau freut sich unheimlich. Es wirkt fast, als hätte ihr noch nie jemand einen guten Tag gewünscht. Was durchaus sein kann, denn die Leute sind ziemlich unhöflich. Ich sehe mir auf dem Fernseher im Reimplantationssaal Zeichentrickfilme an. Ein Kaninchen im Frack spielt Klavier. Gefällt es Ihnen? Lustiges Kaninchen. Schlecht gelacht, aber lustig. Und wie heißt das Kaninchen? Meine ehrliche Antwort ist, das ich dieses Kaninchen zum ersten Mal in meinem Leben sehe. Das Kaninchen heißt Bugs Bunny. Nicht der schlechteste Name für ein Kaninchen. Gemeinsam. Mein Körper ist in Ordnung. Bis auf einen winzigen Schmerz in der Brust, der wahrscheinlich nichts weiter als Angst ist. Jedenfalls erkenne ich die Wände, als ich sie mir so angucke, nicht wieder. Bitte keine Nadeln. Ich hasse Nadeln. Kommen Sie herein, liebe Krankenschwester. Nein, nein. Etwas Besonderes mache ich gerade nicht. Ich schlucke die Pillen also runter und lasse mich nach und nach in den Schlaf kommen. Wenn Sie nichts dagegen haben, könnten Sie noch ein bisschen bei mir bleiben. Die Krankenschwester setzt sich also noch zu mir. Und es geht einfach besser, wesentlich besser, wenn jemand dich ansieht und sich dieselben Dinge ansieht, die auch du dir ansiehst. Ich bin immer noch wach. Ich will meinen Verstand wieder haben. Gott ist ein Zwerg, der mir irgendwo in meinem Kopf mit einem Messer auflauert. Wo ist meine Mutter? Warum ist niemand bei mir? Wie traurig, wie lächerlich, wie idiotisch. Wieso befinde ich mich in diesem miserablen Zustand? Sie haben sich großen Schaden zugefügt. Werden Sie mir meinen Kopf zurückgeben können? Mein Freund, der Arzt, verabschiedet sich und geht. Was für ein ausgesprochen unsympathischer Mensch, dass der sich alles für Sorgen macht. Den Kopf gesenkt, die Augen fast geschlossen. Man könnte glatt annehmen, ich wäre nur hierher gekommen, um ihm lästig zu werden. Machen Sie keine Geschichten, mein Freund! Machen Sie mich lieber gesund! Ich bin erledigt. Und versorgen... Ich sitze vor einem saftigen Filetsteak und einer Portion Kartoffelpüree. Natürlich bestelle ich ein Bier und natürlich bekomme ich keins. Bestimmt hat so alles angefangen mit einem Bier. Bestimmt. Na dann, Essen fassen, aber eben ohne Bier. Foto. Krass. Ich liege im Bett. Lassen Sie das Fenster bitte offen. Ich mag es gerne, wenn ein bisschen frische Luft hereinkommt. Kein Problem. Hatten Sie einen schönen Tag? Tja, was soll ich sagen, meine Liebe? Wahrscheinlich schon. Eingelullt von diesem dämlichen Glück, das nichts Gutes bringen wird. Abhängen. Die Krankenschwester ist in mein Zimmer gekommen, um mir einen Plastikbecher mit 3 Pillen zu bringen. Ich habe die Pillen heruntergeschluckt. Und? Fällt Ihnen der Name eines Kaninchens ein? Es regnet nicht. Ich habe von einem bronzenen Panther auf einem schwarzen Gebäude neben einer Fabrik auf der anderen Seite eines Flusses geträumt. Der Doktor findet es ganz besonders interessant, dass ich mich an diesen Traum noch erinnern kann, wo ich mich doch sonst bereits abends nicht mehr daran erinnere, was ich zum Frühstück gegessen habe oder an das, was ich gestern beim Blick aus dem Fenster gesehen habe. Was war das für eine Stadt in Ihrem Traum? Und wie heißt die Stadt, die ich durch mein Fenster sehe? Berlin. Ich möchte bestimmen. Auf dem großen Fernsehbildschirm im Reimplantationssaal sitzt eine Familie an einem Tisch. Der Doktor schaltet mit der Fernbedienung auf einen anderen Kanal. Jetzt sieht man ein Auto rennen. Einer der Wagen prallt gegen die Absperrung. Aber der Fahrer steigt unverletzt aus. Er nimmt den Sturzhelm ab und schleudert ihn auf den Boden. Der Doktor fragt mich nach der Farbe des Wagens. Roter Ferrari. Dann schaltet er wieder auf einen anderen Kanal, wo man einen schwarzen Mann beim Abendessen sieht. Der Doktor schaltet auf einen anderen Kanal. Es läuft ein Dokumentarfilm. Riesen, Schildkröten, die zwischen Korallenriffen umher paddeln. Mögen Sie das mehr? Dann schaltet er den Fernseher ab und fragt mich, welche Farbe der Wagen hatte. Was für ein Wagen? Wie hat die Schildkröte ausgesehen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Reportage, Kapitän, Internet. Die Schwierigkeiten dieses Unternehmens hängen eng mit der Charakteristik des Gehirns zusammen. Das in seiner enormen Komplexität jeden noch so leistungsfähigen Computer übersetzt, müsste zusätzlich noch planen der Funktionsweise der polysynaptischen Konfiguration. Ein Akt der Erinnerung ist nichts weiter als das einer ganz bestimmten und eines ganz bestimmten neuronalen Netzwerkes. Physiologischen Standpunkt aus ein bestimmtes bei einer vorausgegangenen Situation entstandenes Netzwerk zu aktivieren. Sie werden nicht denken können, dass sich diese Sache geringfügig komplizierter darstellt als die Suche nach den zweiten Socken in einem Korb mit schmutziger Wäsche. Danke, jetzt geht es mir schon viel besser. Standfest. Heute sitzt neben mir ein Mann auf einem Stuhl aus Metall und rotem Leder. Haben Sie mich schon einmal gesehen? Schon einmal? Wann denn? Vorhin, gerade eben. Vorhin, gerade eben, habe ich mir das Fenster angesehen und mich gefragt, ob es auf der anderen Seite eine Stadt gibt. Berlin. Was? Berlin ist die Stadt hinter dem Fenster. Danach hat der Doktor die Rollläden hochgezogen und ist gegangen. Tivoli. Heute regnet es. Heute habe ich keinen Besuch gehabt. Der Bildschirm zeigt eine unangenehm, manchmal fast schmerzlich langsam ablaufende Bilderfolge. Der Arzt teilt mir mit, dass die Frequenz der Bilder mit der Zeit erhöht werden wird. Die auf den Bildern dargestellten Inhalte würden immer subjektiver, je mehr Informationen sie über mich beschaffen könnten, und zwar in dem Maße, in dem ihnen meine Abwehrhaltung das erlaubt. Es ist 10 Uhr früh an einem wunderschönen Morgen. Können Sie sich an irgendeinen Traum erinnern? Nevada. Die Wüste von Nevada. I'm walking. Und am Ende der Wüste Las Vegas. Die Pyramide vom Luxor. Und die Beleuchtung des Flamingo. Oder die Riesen auf den Gebäuden der Gran Vía in Madrid. Der Phönix und der Engel auf dem Círculo de Bellas Artes. Sie notiert meine Träume mit größter Aufmerksamkeit. Als wollte sie später etwas mit ihnen machen. Dann geht sie und kommt mit dem Frühstück zurück. Sie ist eine große, strenge, gewissenhafte Frau. Eine Frau, die ihr Leben aus irgendeinem Grund mit Leuten verbringt, die nicht wissen, wo sie sind. Haben Sie eine Familie? 2 Kinder. Und der Ehemann? Hab keinen. Arbeiten Sie gerne hier? Für mich ist es die größte Belohnung, wenn die Patienten Fortschritte machen. Mache ich Ihrer Ansicht nach schnell genug Fortschritte? Der Bundeswehr. Ich dusche und ziehe die sauberen Sachen an, die die Krankenschwester neben das Bett gelegt hat. Ich masturbiere und denke dabei an den verdrehten Körper einer Weltmeisterin im Bodybuilding. Eine seltsame Frau, die ich Gott weiß wann und Gott weiß wo im Fernsehen gesehen habe. Dann ziehe ich mich aus, dusche und ziehe mir nachher die Sachen an, die auf dem Bett liegen. Selbstverständlich frage ich den Arzt, welche Gesetzmäßigkeiten beim Löschen von Gedächtnisspuren zum Tragen kommen. Der Arzt antwortet mir, dass unvollständige Szenen sich am hartnäckigsten halten. Diese Bilder sind immer noch da, wenn alles andere bereits weg ist. Man nennt das den Zeigarnik-Effekt. Der Arzt sagt, die Erinnerung an unterbrochene Lösungsversuche ist zweifellos besser als die an zu Ende geführte. Die fortdauernde Anspannung fördert das Speichern von Informationen. Der Arzt weiß nichts davon. Aber jetzt bin ich mir fast sicher, dass ich mich dank des Zeigarnik-Effektes trotz allem immer noch an deinen Namen erinnern kann. Wie gut doch die Ärzte mit ihren eleganten Anzügen unter ihren weißen Kitteln gekleidet sind. Und was für eine unerschütterliche Hoffnung sie ausstrahlen, fast schon Glauben. Wie wenig Glauben dagegen die Kranken ausstrahlen. Was für lächerliche Schlafanzüge. Was für groteske Trainingsanzüge, was für Hüte, was für ein Mangel an Eleganz, was für eine gedämpfte Stimmung, wie viele Spaziergänge im Garten, wie viel Reden um des Redens willen, wie viel Schweigen aber auch und wie lästig beides. So ungefähr um 6, kurz vor dem Abendessen, lädt mich eine junge Frau aus Brixton, die ich vorher noch nie hier gesehen habe, glaube ich zumindest, auf ihr Zimmer ein. Eine kurze Zeit später sind wir am Vögeln und haben enorm Spaß dabei, zumindest was mich betrifft. Denn sie ist eine schöne Frau mit einem wundervollen Körper, der wahnsinnig gut riecht. So wie wahrscheinlich einige von den Dingen rochen, die ich vergessen habe. Eine wunderbare junge Schwarze, die von der endlosen Chemie der Londoner Clubs zerstört worden ist. Nach dem Vögeln schlafe ich ein und als ich aufwache, ist sie angezogen und sitzt am Fußende des Bettes in die Lektüre einer dieser fantastischen englischen Zeitschriften vertieft, die alle 2 Wochen die Welt neu erfinden. Mein Verlobter hat 6 Monate lang mit dem Herz eines Affen gelebt. Aber dann ist ein Passagierflugzeug genau über seinem Häuschen in Chelsea abgestürzt. Nur 2 Straßenzüge vom Stadion entfernt. Feuchten. Der Arzt erzählt mir von seiner Frau. Meine Frau führt seit Jahren ein geheimes Tagebuch, dem sie alles anvertraut, seit ihrer Kindheit. Und sie versteckt jedes dieser kleinen Bücher, damit er sie nicht findet. Aber irgendwo liegen diese Bücher und früher oder später werde ich sie finden. Alles, was irgendwo versteckt ist, wartet nur auf eins: darauf gefunden zu werden. Kommen Sie morgen wieder? Sicher. Werde ich Sie dann wiedererkennen? Ich glaube nicht. Meine Frau. Der Arzt hat mir ein Lied beigebracht. When I get older, losing my hair, many years from now. Ein gutes Lied. Ich habe mir Mühe gegeben, es nicht zu vergessen. Danach hat mir der Arzt eine Liste mit Zahlen gegeben. Als er mich nach dem Liedtext fragt, habe ich nur noch die Zahlen im Kopf. 7, Dies, 43, Finko und Iki. Der Arzt sagt, mein Gehirn wäre zu vielen chemischen Aggressionen ausgesetzt gewesen. Aber nach und nach würde der Wald schon wieder nachwachsen. 7, 10, 43, 5, 12, 7, 10, 43. Ein Mann gewinnt 7, 10, 43, 5, 12, 7, Schach 10, 43, gegen mich und freut sich 5, unheimlich. 12, 7, 10, ich sage ihm, dass ich 5, aller Wahrscheinlichkeit 12, nach 7, noch nie 10, Schach spielen konnte. 43, aber dem Mann 5, 12, ist das egal. 7, da sagt dir jeder, wenn er verliert. Das wäre jetzt... Hinter den Getränkeautomaten hält sich eine Frau versteckt. Weiß Gott warum. Meine Hosentaschen haben Löcher. Nichts von dem, was man mir heute gibt, wird morgen noch da sein. Ja, Sie. Was haben denn Sie eigentlich vergessen? Was habe ich eigentlich vergessen? Was habe ich eigentlich vergessen? Und wie zum Teufel soll ich das wissen, meine Beste, was ich vergessen habe? Die letzte Chance. Die Fortschritte im Reimplantationssaal sind miserabel. Leugnen ist zwecklos. Sie haben ja einen Mann, der sich jeden Morgen anders frisiert, weil er sich an sein eigenes Aussehen nicht erinnern kann. Und sie behandeln mit Erfolg einen kleinen Jungen, der seine eigene Mutter nicht von einer beliebigen Frau auf dem Fernsehbildschirm unterscheiden konnte. Sei es nun Marilyn Monroe oder eines dieser neuartigen virtuellen Starlets. Wie hieß er? Wer? Der kleine Junge, wie hieß er? André. Was ist aus André geworden? Er hat die Erinnerung an seine Mutter zurückerlangt. An seine Mutter? Ja. Seine Mutter ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Dann haben Sie also seine tote Mutter einfach gegen Marilyn Monroe oder ein virtuelles japanisches Starlet Ryusuke zum Beispiel ausgetauscht? Das Gedächtnis hat die schwere Aufgabe, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Willkommen. Bevor ich in den Swimmingpool springe, sagt mir die Krankenschwester, dass ich trotz meines Widerstandes Fortschritte mache. Das bedeutet, dass meine Sinne gegen mich arbeiten. So wie man in der Schule am Ende immer etwas lernt, so sehr man sich auch dagegen sträuben mag. Bescheckte Meinung. Ein Reimplantationssaal. Ein Fluss. Ein kleiner Junge. Ein Feuerwehrauto. Ein Kreuz. Zwei Hennen. Eine jüdische Hochzeit. Maradona. Eine Frau auf einem Flughafen. Im Umkleideraum neben dem Swimmingpool ein flüchtiges Abenteuer mit einem Jungen aus Taiwan, der schmal ist wie ein Mädchen. Im Speisesaal ist eine Frau umgekippt. Auf meinem Abendspaziergang habe ich 3 Flugzeuge gezählt. Das letzte davon hat mich an eine Frau auf einem Flughafen erinnert, an einen kleinen Jungen und an einen Fluss. Aber diese Erinnerungen sind nicht von mir. Hier wird es ganz... schnell dunkel. Biergarten. Blickwinkel. Eine der Krankenschwestern heißt Anna. Ich heiße Anna, genau wie gestern. Ihr Kurzzeitgedächtnis erweist sich außerstande die Informationen ihr Langzeitgedächtnis. Wie eine Lostrommel bei der Lotterie, auf der mal die eine, mal die andere. Ohne dass es uns gelungen wäre, in der Gewichtung ihrer Erinnerungen oder ihrer Hemmungen eine Hierarchie zu etablieren. Die Resultate, die erzielt haben, sind ausgesprochene Täuschung. Das sagte ich Ihnen bereits. Tut mir leid. Das ist nicht Ihre Schuld. Kein Wettkampfkandidat. Sie inspiriert uns. Nächstes vorgenommen. Fortschritt für die von Penfield begonnene Arbeit da. Penfield? 1963 unternahm der berühmte kanadische Neurochirurg W. Penfield eine Studie. Er setzte Epilepsiepatienten schwachen Stromstößen beim Wiedererlangen von szenenhaften Erinnerungen aus der Vergangenheit. Waren die Patienten dazu in der Lage, vergessene Erinnerungen, dieses Wiedererleben ist, um es mit den Worten der Patienten zu sagen, wir sind den Weg und wollen ihn weitergehen. Wir? Wer wir? Die Arbeitsgruppe und Dr. Warden Tears. Und so komme ich von einem Tag auf den anderen mit den Penfieldschen Arbeitsansätzen in Berührung, die von der angesehenen Arbeitsgruppe des Dr. W. Tears in angemessener Weise verfolgt werden. Übrigens, wie sich herausstellt, ist die Stadt, die von meinem Fenster aus kaum zu erkennen ist, tatsächlich Berlin. Die Tage des Penfieldschen Experiments. Ich bin in Tokio, auf den Hügeln mit den Liebeshotels. Sie geht 3 oder 4 Schritte vor mir her. Sie hat schwarze Stöckelschuhe an. Auf dem Hügel mit den Liebeshotels gibt es 30 oder 40 kleine Etablissements, die ihre Zimmer stundenweise vermieten. Am Eingang neben der Tür hängt eine beleuchtete Leiste mit Dias von allen verfügbaren Zimmern. Neben jedem Foto steckt ein Schlüssel. Wenn man den Schlüssel aus dem Schlitz zieht, geht das entsprechende Dia aus. Jedes Zimmer ist anders. Wir gehen auf unseres und schließen die Tür. Sie holt ein Bier aus der Minibar. Der Teppichboden ist golden mit einem gestickten Drachen in der Mitte. Der Fernseher ist aus, das Radio ist an. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Nicht alles hängt von dir ab. Es gibt mindestens 1 Million Sachen, an denen du nichts ändern kannst. Und alle sind sie wichtig. Sie glaubt, dass ich sie verstehe. Aber in Wirklichkeit habe ich keine Ahnung, wovon sie da redet. Ich zünde mir eine Zigarette an und sie wird wütend. Wenn man einen Raucher küsst, dann kann man auch gleich einen Aschenbecher auslecken. Sie hat den Mantel noch nicht abgelegt, aber ich kenne ihr Kleid und kann mir die Schultern darunter schon vorstellen. Es ist heiß. Die Fenster sind geschlossen. Wenn das gesamte Gebäude um dieses Zimmer herum in Flammen stehen würde, könnte es nicht heißer sein als jetzt. An den Sachen, die nicht von dir abhängen, wirst du niemals etwas ändern können. Dann schweigt sie so lange, dass ich einen Schreck bekomme. Ungefähr so wie ein kleiner Junge, der mitten in der Nacht aufwacht und die Geräusche im eigenen Haus nicht wiedererkennt. Du bist außerstande, etwas aufzubauen. Und die Zukunft hängt davon ab, was wir jetzt aufbauen. Von allem, was wir noch nicht aufgebaut haben. Dann zieht sie sich den Mantel aus und wirft ihn aufs Bett. Ich schalte den Fernseher an und nehme mir auch ein Bier. Die Badezimmertür ist einen Spalt breit geöffnet. Das Bad ist golden. Sie ist fast nackt. Sie würdigt mich fast keines Blickes. In jeder Hand hält sie ein totes Tier versteckt. Hier ist es schrecklich. Jetzt stehen wir vor dem Eingang eines dieser Liebeshotels im Shibuya-Viertel. Wir wählen willkürlich ein kleines französisches Gebäude aus. Sind wir hier schon einmal gewesen? Keine Ahnung. Sie trägt ein rotes Hemdblusenkleid, das auf der Höhe der Taille mit einer Schnur zusammengebunden wird. Wir sehen uns die Dias auf der Leiste neben der Tür an. Ich ziehe einen Schlüssel heraus. Er gehört zu einem schlicht ausgestatteten Zimmer mit himmelblauem Teppichboden und Gemälden von wilden Tieren an der Wand. Aber sie bevorzugt ein weißes Zimmer mit einer grünen Bettdecke. Zimmer, das aussieht wie ein Operationssaal. Wo warst du den ganzen Tag? Ich habe keine Ahnung, wo ich den ganzen Tag war. Mir ist noch nicht einmal bewusst, dass der Tag schon zu Ende sein soll. Ich war spazieren. Den ganzen Tag? Es ist höchstens 3 Uhr. Den ganzen Tag? Zwischen den verbogenen Metallresten, die vom Flugzeug übrig blieben, hört man ein Kind schreien. Was? Das steht in der Zeitung. Zwischen den verbogenen Metallresten des Flugzeugs hört man ein Kind schreien. Du solltest das nicht lesen. Warum denn nicht? Der Regen verfolgt niemals den Mann der Zeit. Was zum Teufel soll das denn schon wieder heißen? Dass der Glaube des Unfalls immer stärker ist als der Glaube der Opfer. Nicht jedes Flugzeug stürzt ab. Genau muss es heißen, nicht jedes Flugzeug stürzt nicht ab. Wollen wir immer weiter mit dem Flugzeug fliegen, bis es uns erwischt? Sie liest die Zeitung mit Vorliebe in der Badewanne. Und die Zeitung wird dabei selbstverständlich nass. Und der Teil, der nicht nass wird, ist nach kurzer Zeit feucht vom Wasserdampf. Und als ob es damit nicht schon genug wäre, versperrt mir die Zeitung auch noch den Blick auf ihren nackten Körper. Weißt du, wovor ich am meisten Angst habe? Vor deiner Angst. Und vor der Begeisterung, mit der du Angst hast. Ist sehr komisch. Bei dir macht mir am meisten Angst, dass du keine Angst hast. Ich habe genauso viel Angst wie jeder andere auch. Ich nehme allerdings an, es ist eine andere Form der Angst. Eine andere Form der Angst gibt es nicht. Die Angst ist immer dieselbe. Nicht so ganz. Wie nicht so ganz? Nicht so ganz. Du bekommst Angst, wenn die Flugzeuge abheben. Ich dagegen, wenn die Flugzeuge landen. Heute in Tokio. Riesiges Interesse für den blauen Farbton des Teppichbodens, während sie schläft. Voll im Kackerrausch, konzentriert auf die Linien am Fußboden. Ich befinde mich gerade auf der Toilette des Liquid Room, wo eine Neo-Punk-Band sich an den Liedern der Carpenters vergeht. Ein ungefähr 15 Jahre altes japanisches Mädchen liegt halbnackt auf dem Boden und ein ebenfalls japanischer Bursche, etwas älter als sie, läuft in einem Leder-Overall herum Der Reißverschluss ist bis zum Schritt heruntergezogen, sein Schwanz hängt raus und mir hat gerade jemand mit der Faust ins Gesicht geschlagen, denn ich spüre, wie meine Oberlippe pocht. Und als ich in den Spiegel gucke, sehe ich ein bisschen Blut fließen. Und das Mädchen ist anscheinend ohnmächtig, obwohl sie mich ansieht. Und der Bursche ist anscheinend vollgepumpt mit Heroin. Und sie ist nicht da. Sie ist nicht im Liquid Room. Auch nicht im Hotel. Aber selbstverständlich in Tokio, genau wie ich. Auch wenn wir gerade nicht zusammen sind. Und ich hoffe für sie, dass sie einen netteren Abend verbringt. Denn das hier, was wahrscheinlich ganz nett begonnen hat, entwickelt sich zu einem echten Albtraum. Keine Sekunde später stürzen zwei Rausschmeißer herein, und zwar unter Schwierigkeiten, denn die kleine Japanerin hat die Tür bisher fast perfekt blockiert. Und während die Rausschmeißer noch schreien und die Tür aufdrücken, gelingt es mir, eine weitere Ladung Kokain zu ziehen, bevor mir einer von beiden das Briefchen aus der Hand schlägt. Und dann selbstverständlich sofort raus auf die Straße. Diesen armen Irren, die in den Bars als Rausschmeißer arbeiten, fällt es am Ende einfach leichter, dir einen Kopfstoß zu verpassen, als dir keinen zu verpassen. So wie Hitler die Invasion in Polen leichter fiel, als Bratsche zu spielen. Vor mehr als einer Stunde hat sie auf dem Mobiltelefon eine Nachricht hinterlassen. Je pense toujours à toi. Ich denke immer zu an dich. Sie kann problemlos Kinder haben. Ein Frauenarzt von der Internationalen Versicherungsgesellschaft hat es ihr gerade heute Morgen bestätigt. Eine Frau, die Kinder kriegen kann, ist wie ein Walfisch, der weiß, dass er bloß den Mund aufzumachen braucht, um alle Fische des Meeres zu verschlucken. Erinnerst du dich an unsere Fahrt von L.A. nach San Francisco? Mhm. Auf der Küstenstraße? Ich saß am Steuer. Du hast bloß die Karte gehalten. Die Hügelketten in Big Sur erinnerten uns an die Hügel in Irland. Wir waren auf dieser Autofahrt glücklich. Mhm. Ich frage mich, ob wir jemals wieder so glücklich sein werden. Im Fernsehen läuft eine Live-Hinrichtung aus einem Gefängnis in Arizona. Weißt du, was dein Problem ist? Sie sitzt mit einem Glas Tee auf dem Boden und sieht sich ihre Fotos an. Ich stehe mit einem Bier in der Mitte des Zimmers. Selbstverständlich weiß ich nicht, was mein Problem ist. Dein Problem ist, dass man sich nicht auf dich verlassen kann. Du bist auf keinem einzigen Foto zu sehen. Was denn für Fotos? Was für Fotos ist egal, du bist schließlich auf keinem zu sehen. Auf den Fotos bin nur ich. Als ob ich diese Reisen allein machen würde. Sieh nochmal nach. Ich erinnere mich daran, dass du in Hanoi eine Aufnahme von mir gemacht hast. Die muss ja irgendwo sein. Und im Flugzeug hast du mich fotografiert, ich bin mir ganz sicher. Ich habe ein Foto von dir, wie du im Flugzeug schläfst. Das ist alles. So als würde ich allein reisen. Dein Problem ist, dass du in ein paar Jahren alles abstreiten kannst. Denn du hast keine Spuren hinterlassen. Und das lässt mich daran zweifeln, dass du jetzt heute an uns glaubst. Da komme ich nicht mit. Wie bitte? Ehrlich gesagt, da komme ich ganz und gar nicht mit. Möchtest du vielleicht ein Foto von mir machen? Ich will kein Foto von dir machen. Ich will, dass du auf den Fotos zu sehen bist. Ich will, dass du aufhörst, dagegen anzukämpfen, dass du auf ihn zu sehen bist. Ich will dich an meine Seite, hier in Tokio, und zwar in vielen, vielen Jahren. Auf dem großen Bildschirm des Bahnhofs in Shibuya wird Ryosukes Selbstmord gesendet. Ryosuke ist das populärste virtuelle Starlet. Sie singt keine Lieder, sie schaut nur vom Bildschirm herunter, während Musik dazu läuft. 10 Millionen japanische Jugendliche ahmen ihre Bewegungen nach. Jetzt ist sie tot. Ryosukes Gesicht füllt den großen Bildschirm im Bahnhof von Shibuya aus. Die Kinder liegen auf den Knien und weinen, während die Polizei versucht, sie wieder nach Hause zu bringen. Sie weinen schon seit 3 Tagen und keiner weiß, wie lange das noch so weitergehen kann. Selbstverständlich regnet es. Die Hubschrauber der Fernsehsender fliegen über den Platz. Der Bahnhof ist geschlossen. Die Straße gesperrt. Die Leute haben Angst. All diese Kinder würden ihr Leben opfern für Ryosuke. Vielleicht tun sie das auch. Betrunken folge ich ihr mit den Koffern über den Flughafen Narita. Aber sie hat bengalisches Licht eingeworfen und rast wie der Teufel. Und ich komme gerade von einem GPG-Trip runter und in den Gängen auf dem Narita hängen Leuchtbänder, auf denen in 6 Sprachen Kafu-Gedichte ablaufen. Wenn ich schon sterben muss, dann lass mich bitte sterben, bevor der kalte Winter kommt. Und wohin geht sie? Nicht allzu weit weg, denn Tatsache ist, dass ich die Flugtickets habe. Und als ich sie, um mich zu vergewissern, aus meiner Jackentasche ziehe, stelle ich fest, dass die Flugtickets eigentlich auf einen anderen Tag ausgestellt sind. Und bis zu diesem Tag sind es noch 3 Wochen. Aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, haben wir gestern mitten in der Nacht total am Ende durch die Wirkung von erstaunlich guten Amphetaminderivaten beschlossen, dass wir dabei waren, ein Flugzeug zu verpassen, das noch nicht mal von weitem zu erkennen ist. Als ich sie wiederfinde, steht sie vor einem dieser kleinen Friedhöfe, die auf fast allen Flughäfen für die Opfer von Flugzeugabstürzen eingerichtet worden sind, die keine Angehörigen haben. Keine Angst. Fürs Erste brauchen wir nicht zu fliegen. Wenn mein Flugzeug abstürzt, sammelst du dann meine sterblichen Überreste auf? Jedes noch so winzige Teil. Woran denkt sie die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Und wenn sie dazu etwas sagt, dann ist der Lärm meiner Angst wieder einmal zu groß und deshalb höre ich sie nicht. Auf jeden Fall sollte ich mal wieder die Dosis und die Qualität meiner Aufputschmittel überprüfen, denn ich finde langsam keine Antworten mehr auf diese ganzen schwierigen Fragen. Abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass ich mit meinen Zehenspitzen an die Hacken meiner eigenen Stiefel stoße. Schließlich schlafe ich neben ihr ein, obwohl sie natürlich schon seit mehreren Stunden von Gott weiß was für genauso gefährlichen Dingen träumt. Wir befinden uns in einem dieser Motels auf dem Liebeshügel. Der Teppichboden ist gelb. Die Wände sind mit schwarzer Rohseide bespannt. Neben dem Bett hängt ein Spiegel. Während wir gevögelt haben, habe ich gesehen, wie sie sich die ganze Zeit über beobachtet hat. Mich hat sie nicht beobachtet. Sie beobachtete ausschließlich ihren eigenen Körper. Und am Ende ihres Körpers befand sich selbstverständlich mein Körper. Aber so weit hat sie gar nicht geguckt. Sie ist ihren eigenen Bewegungen mit einer Verwunderung und einem Interesse gefolgt, als würde sie eine nahestehende Person vögeln sehen. Wie jemand, der seiner Schwester beim Vögeln zusieht. Als mein Vater klein war, spielte er mitten auf der Calle Alcalá Fußball. Alle zwei oder drei Tore kam ein Auto vorbei. Sie sitzt am Fenster. Die Stadt hinter dem Fenster ist Tokio. Die davor auch, nehme ich an. Wenn man in Tokio ist, ist Tokio überall. Meine Mutter hat in den Bergen von Mikuni gelebt und ist jeden Morgen mit Skiern zur Schule gefahren. Mein Großvater hat auf den Bällen von Queen Mary getanzt. Anzunehmen, dass so etwas keinem von uns beiden in die Wiege gelegt ist. Wenn du allein bist, denkst du dann an mich? Ja. Allerdings nicht die ganze Zeit über. Manchmal, wenn ich dich allein im Hotel lasse, komme ich mir vor wie jemand, der mitten im Film das Kino verlässt. Ich bin draußen, aber ich weiß, dass der Film weiterläuft. Dann sagt sie, dass sie anfangs die Einsamkeit gesucht habe, obwohl sie mit mir zusammen sein wollte. Jetzt dagegen will sie mit mir zusammen sein, obwohl sie die Einsamkeit sucht. Die roten Tage sind ruhig. Auf rot zu sein bedeutet, dass das natürliche Misstrauen, das man allen Gegenständen, Fremden und Eigenen gegenüber hat, gegenüber allen Menschen und allen Straßen zeitweilig außer Kraft gesetzt wird. Auf rot zu sein bedeutet, dass man das konstante Auf und Ab der Katastrophen stoppt. Ungefähr so wie das friedliche Gefühl nach einem Schuss Heroin, nur dass man dem Rot nicht so übertrieben treu sein muss wie dem Heroin. So wie blaue Nadeln, bloß ohne diese bleierne Traurigkeit. Wie Tage des Sonnenscheins, ohne die lächerliche Willkür, mit der diese Tage auftreten. Endlich ist sie einmal rundherum zufrieden. Die roten Tage verbergen die ganz normale Hölle aller Dinge. Eine Zweierbeziehung ist wie ein Ruderboot. Da muss auf jeder Seite einer sitzen. Wenn man das ganze Gewicht auf eine Seite verlagert, kippt das Boot. Jetzt sagt sie zu mir, dass sie Fahrräder lieber mag als Züge. Obwohl ihr Züge natürlich lieber sind als Flugzeuge. Und du? Ich? Was ist deine Reihenfolge? Meine Reihenfolge ist Fahrräder, Züge, Flugzeuge. Und deine? Mal sehen, zuerst die Flugzeuge. Flugzeuge mag ich sehr. Und als nächstes? Ich glaube, die Reihe wäre Flugzeuge, Fahrräder, Züge. Wie bitte? Deine ist ja völlig anders. Genau. Na egal, ich glaube nicht, dass unsere Beziehung daran scheitern wird. Sie trägt ein langärmeliges T-Shirt, das wir gerade eben in einem dieser riesigen Modeläden von Ebi Sunishi gekauft haben. Und sie sieht umwerfend aus, was in unserer näheren Umgebung aber nichts Besonderes zu sein scheint. Denn die Kids hier in Tokio tragen himmlisch gute Klamotten. Auf ihrem T-Shirt steht, sind wir glücklich? Und, sind wir das? Wahrscheinlich schon. Warum sollten wir es nicht sein? Unsere Liebe wird so groß sein, dass die Tage kurz und die Nächte lang werden. Und wenn all das so unausweichlich geschehen wird, warum habe ich dann nur das Gefühl, die Welt ist am Ende, als ich zwei Finger in ihre Vagina stecke und die gute alte Gummisperre vorfinde? Wo sind die Kinder, die wir gesucht haben, um mit ihnen unser zukünftiges Haus zu bereichern? Wo ist das kleine Monster, das weiß der Himmel, wo er gekommen ist, um unseren Garten zu beleben? Ich sehe ihn nicht mehr schwitzend auf mich zukommen, während er seinen ersten echten Fußball tritt. Ich kann die Farbflecken um seinen kleinen Zeichentisch nicht mehr erkennen. Ich sehe die Wolken und die Walfische und die riesigen Ratten und all die anderen absurden Sachen, die er malt, nicht mehr. Im Grunde sehe ich gar nichts mehr. Weshalb habe ich nur meine Finger reingeschoben? Weil das Kokain eine dieser geschrumpften Erektionen produziert hat, die so dämlich sind wie eine verschreckte Armee. Sie hat ohne jede Vorwarnung zugelassen, dass sich ihr allergrößtes Versprechen als Lüge erweist. Wir befinden uns gerade in einem der Liebeshotels auf den Hügeln von Shibuya. Und ich liege flach auf dem Boden, voll gepumpt mit schnellen Kugeln, die eben aus den Labors in Chiba eingetroffen sind. Und sie liegt noch im Bett und neben mir schläft ein Junge. Einer von diesen diabolischen Jugendlichen, die vom Rauch der Stripshows im Hafen von Yokohama benebelt sind. Die schnellen Kugeln halten mich am Fußboden fest wie einen an den Teppichboden genagelten Christus. Schnelle Kugeln aus Chiba räumen dein Inneres leer wie brutale Grabräuber. Sie schleifen einfach alles mit. Erst das Übelste und danach den ganzen Rest. Du müsstest mich viel mehr lieben. Vom Fenster in der Schwebebahn sieht man die Lichter von Shinjuku und das ausgeschaltete Herz des kaiserlichen Palastes, die schlafenden Elefanten im neuen Zoo von Uono und die angeschalteten Telefone der zugedröhnten Kinder in Shibuya und die blinkenden Lichter der Flugzeuge und die anhaltende Wut der Kriegsveteranen und die wiedererblühte Schönheit der Witwen und den Dunst auf den Hotelfenstern und das absurde Licht der Fernsehgeräte und das Blut unter den verunglückten Autos und den schwarzen Himmel und den roten Preis auf dem Schlussverkauf und das gelbe Licht der Häuser, in denen Kinder missbraucht werden und den künstlichen Schnee und die metallenen Spitzen der Golfschläger und das blaue Licht der Taxen und die weiße Baumwolle von den Handschuhen der Verkehrspolizisten und die kleinen Verkaufsstände für Nudeln und die Werbung für Tabak und die Gesichter der neuen Stars aus Hollywood, die über den Straßen von Ginza schweben und die Gräber in Yanak und die Fische im Shinobatsu-See und die Stahlkoffer im Bahnhof von Akihabara und die Knochen der kranken Models der Clubs in Roppongi und die anlässlich des Todes von Ryosuke angezündeten Kerzen im Ibiya Koen Park und die schreckliche Angst der Seeleute auf dem russischen Schiff und die Kälte auf den Betonbrücken und den blauen Meditation und die Dr. WTS packt schweigend sein Zeug zusammen. Um ihn herum heben und senken sechs hervorragende Neurologen ihre Köpfe, als würden sie Wasser aus einer unsichtbaren Tränke trinken. Das Penfieldsche Experiment ist beendet. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen, aber nicht sehr weit. Eine Krankenschwester bringt mich auf mein Zimmer und setzt mich zu meinen Sachen, die selbstverständlich die Sachen eines Fremden sind. Durchs Fenster kann man in einiger Entfernung eine Stadt erkennen. Die Lichter einer Stadt. Die Lichter der Kräne über dunklen Wäldern. Von der Stadt führt eine Straße hierher und auf der Straße sind vereinzelt Autos zu sehen. Selbstverständlich habe ich keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Aber natürlich bin ich überzeugt, dass es langsam Zeit wird, abzuhauen. Die Chemie der Krankenhäuser ist hervorragend, aber sie ist nicht deine eigene. Wer die Chemie beherrscht, beherrscht die Gegenwart. Nehmen wir die Zügel unserer eigenen Selbstzerstörung also wieder selbst in die Hand. Goodbye, Krankenhaus. Goodbye, künstlicher Schlaf. Goodbye, großartiger Apfelstrudel. Und tschüss. Das ist Rufen Sie. Es war äußerst schwer, sie zu finden. Und noch schwieriger war der Versuch, sie zu heilen. Auch wenn wir dabei, wie man sieht, nicht allzu viel Erfolg gehabt haben. Unsere Besorgnis gilt übrigens keineswegs ihrer Gesundheit, sondern, und bitte entschuldigen Sie meine Direktheit, einer gewissen Menge Material, die jemandem auf dem Flughafen von Bangkok mit vorgehaltenem Messer geraubt worden ist. Auch wenn Sie davon nichts mehr wissen. So ist es. Nein, gar nichts. Die Ergebnisse des Prozesses zur Wiederherstellung Ihres Gedächtnisses waren enttäuschend. Und selbst das Penfieldsche Experiment haben Sie überstanden, ohne die Daten und Vorfälle zu erhellen, um die es uns hier geht. Was unsere chemische Bruderschaft angeht, in der haben Sie nichts mehr zu suchen. Der Beruf des rechtmäßigen Agenten ist für sie endgültig gestorben. Und als illegaler Agent wären ihre Tage, wenn sie diesen unseligen Pfad einschlagen wollten, gezählt. Ihre Identifikationskarte wird für immer den Stempel VICA tragen. Verdacht auf illegale chemische Aktivitäten, was an sämtlichen Grenzen der freien Welt als rechtliche Grundlage für ihre Festnahme, Durchsuchung und Deportation ausreicht. Es tut mir leid, dass ich so unangenehm werden musste, aber das sind die Fakten. Wir haben sie zwar nicht erwischt, aber immerhin sorgen wir dafür, dass sie uns nie wieder in die Quere kommen. In Berlin gibt es wahrscheinlich kein netteres Eckchen als die Paris-Bar, wo die jungen Mädchen am frühen Nachmittag Champagner trinken und eine Art Jahrhundertanfangsstimmung herrscht, die den Verstand und das Gedächtnis gleichermaßen fordert. Und damit Sie sehen, dass wir keine Monster sind, händige ich Ihnen jetzt die persönlichen Nachrichten aus, die wir während Ihrer Abwesenheit erhalten haben. Viele sind es nicht. Und Ihr Inhalt ist wenig erquicklich. Der Mann überreicht mir einen Briefumschlag, den ich selbstverständlich einstecke, ohne hineinzusehen. Denn nur ein Verrückter hat es eilig, schlechte Nachrichten zu lesen. Dem Gutachten zufolge, das unsere Spezialisten im Haus der Erinnerung angefertigt haben, stellt sich Ihre neuronale Situation als äußerst bedenklich dar. Und das Licht, das über den Ruinen Ihres Gedächtnisses geflackert hat, kann jederzeit vollständig erlöschen. Weshalb ich Ihnen den Rat geben möchte, egal wo Sie sind, die empfohlene Behandlung nicht zu unterbrechen. Auch wenn Sie ab jetzt für die Kosten selber aufkommen müssen. Tatsache ist, dass sich in der Paris-Bar die Crème von Berlin versammelt hat. Kinostars und halbverhungerte Möchtegerne. Koksverkäufer, die dem Blick der fremden Star begegnen wie Nutten. Wir gehen davon aus, dass Sie unverzüglich aus Berlin verschwinden. Und bitte seien Sie uns nicht böse, wenn wir Ihnen den Rat geben, auch das neue Europa so bald wie möglich zu verlassen. Kaum hat er das gesagt, rückt sich mein Freund den Krawattenknoten zurecht, als könnte er damit sein ganzes Leben in Ordnung bringen. Dann verabschiedet er sich und verschwindet, ohne sein Bier angerührt zu haben. In dem Umschlag stecken nur zwei Nachrichten. Die erste ist von meiner Mutter, einer Frau, an die ich mich überhaupt nicht erinnere. Ich hoffe, du bist wohlauf, schreibt mir die gute Frau und übermittelt mir anschließend den Lageplan vom Grab meiner Schwester. Die zweite Nachricht ist noch kürzer. Komm zurück, K.L. Krumper, auch wenn zu dieser selbstverständlich noch eine Landkarte von Arizona gehört, auf der eine Stadt markiert ist. Auf dem Flughafen von Phoenix bin ich natürlich wegen eines lästigen Eintrags, der anscheinend für immer auf meiner Identitätskarte eingebrannt ist, 6 Stunden festgehalten worden. Verdacht auf illegale chemische Aktivitäten. Nach einer gewissenhaften, in höchstem Maße erniedrigenden Durchsuchung ist es mir schließlich gelungen, mich der Sonne Arizonas auszusetzen, die, wie jedermann weiß, erbarmungslos vom Himmel knallt, und schließlich in ein Taxi zu steigen. Auf meinem Zimmer studiere ich die Karte von K.L. Krumper noch einmal ganz genau. Wenn alles glatt geht, müsste ich morgen Mittag in Quartzsite sein, einer dieser Rentnergemeinden, deren Mitglieder in ihren Wohnwagen den Winter über quer durch die Wüste immer der Sonne hinterherfahren. 1 Million alter Leute, die in der Nähe der kalifornischen Grenze an beiden Ufern des Colorado River ihre Zelte aufschlagen. Was für ein schöner Tag und was für eine unangenehme Überraschung. Auf dem Weg nach Quartzsite ist etwas Merkwürdiges passiert. Deine Mutter ist in einem kleinen Hotel in der Nähe von Maricopa, kaum 50 Kilometer von Phoenix, tot aufgefunden worden. Die Frau mit der Glückssträhne ist ermordet worden. Ihre Leiche liegt seit heute Morgen auf dem Boden in ihrem Zimmer herum. Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Frauenmörder. Sie sind überall. Frauenmörder wissen nichts über das Glück und das Leid von uns allen. In ihren Adern fließt der Hass der Jahrhunderte. Ich bin mitten im Rodeo nach Quartzsite gekommen. Barbecues, Tanz und Fahnen. Tausende von Wohnwagen stehen überall um das Dorf herum. Die ganze Wüste ist voll davon. K.L. Krumper ist ein kleines mexikanisches Mädchen. Wie alt bist du? 12. Aber das war natürlich nicht immer so. Krumpers Wohnwagen steht kaum 100 Schritte von meinem entfernt. Der Alte wartet schon ziemlich lange auf dich. Welche Alte? Der alte K.L. Krumper natürlich. Meine Freundin begleitet mich in das eiskalte Innere des Wohnwagens, in dem sich nur ein blauer Bildschirm befindet. Das kleine Mädchen geht zum Bildschirm und auf dem Bildschirm ist selbstverständlich der alte Krumper zu sehen. Ist das dein Vater? Nein, das da bin auch ich. Der Mann auf dem Bildschirm ist kein Mexikaner. Er sieht eher aus wie ein alter deutscher General. Der Mann auf dem blauen Bildschirm schläft, wacht aber sofort auf. Setzen Sie sich, mein Freund, und lassen Sie mich ein paar Dinge erklären. Sie haben mein Gehirn in den Körper dieser mexikanischen Göre verpflanzt, die an einem Gehirnschlag zugrunde gegangen ist. Aber das da bin nicht mehr ich. Zumindest nicht hundertprozentig. Ich frage den alten Krumper, wie lange er noch hat. Denn ich weiß nicht, wer ihn sich ansieht. Ich weiß nicht, von welchem Blick seine Reinkarnationssoftware abhängt. Als ich dieses komatöse Mädchen gekauft habe, ließ ich die Software anfertigen, um unter ihren Blicken weiterzuleben. Mein alter Körper war von Krebs zerfressen. Jetzt braucht diese Göre mich nicht mehr und sieht mich deshalb nicht mehr an. Die Software braucht sich auf. Ich habe nicht mehr lange. Und warum haben Sie ausgerechnet mich gesucht? Ich habe die letzten 6 Jahrzehnte an der Weiterentwicklung der Chemie gegen das Gedächtnis gearbeitet. Seit den letzten Tagen des Großen Krieges. Während sich unsere Besatzungstruppen zurückzogen, zerstörte eine französische Handgranate einen Großteil meiner Hornhaut. Im Juni 1947 verbrachte ich eine Woche mit einem Augenverband in einer auf Augenkrankheiten spezialisierten Klinik in Göttingen. Als ich nach Hannover zurückkehrte, wo man mir den Verband endlich abnahm, sah ich beim Blick aus meinem Fenster, wie ein paar geschäftige Bauarbeiter in den Überresten eines bombardierten Gebäudes zugange waren. Die Bauarbeiter zerklopften mit unendlicher Geduld die Ziegelsteine des alten Gebäudes. Mein Sehvermögen kehrte im Rhythmus der Hammerschläge allmählich wieder. In meinem Bett überließ ich mich ganz jener lärmenden Zerstörungslust, bis eines Tages nur noch ein paar weniger Bauarbeiter übrig waren, die mit ihren müden Hämmern auf ein leeres Grundstück einschlugen. Da ich so deutlich die friedliche Ruhe sah, die diese Bauarbeiter am Ende ihrer Arbeit erfüllte, beschloss ich, all meine Hoffnung auf die Zerstörung der Vergangenheit zu setzen, so wie andere Männer überall in Europa ihre Hoffnung auf die Gestaltung der Zukunft setzten. Bedenken Sie, ich war zu jener Zeit nichts weiter als einer von Millionen von Soldaten, die als besiegte Armee überlebt hatten. In einem toten Deutschland, das sich in Grund und Boden schämte. Die Zerstörung der Vergangenheit erschien mir damals als der einzige Ausweg. Dann verging die Zeit. Ende der 80er Jahre arbeitete ich für den alten Gegner, die Amerikaner, in der Weiterentwicklung der Eliminierung sexueller Triebe mit Hilfe der Chemie. Das Auftreten des AIDS-Virus beantwortete die Frage nach den leidigen sexuellen Trieben dann wesentlich effektiver, denn die Angst ist ein Monster mit wundervollen chemischen Möglichkeiten. Und so war unserer Forschung die Grundlage entzogen, so wie ein Waldbrand erlischt, wenn er an eine bereits verwüstete Fläche kommt. Zeitweilig war ich außer Gefecht. Doch ich enttäuschte das Vertrauen, das die allmächtige deutsche Chemieindustrie in mich gesetzt hatte, nicht. Und so stieß ich schließlich auf die aufsehenerregenden Fortschritte, die der russische KGB auf dem Gebiet der in die Vergangenheit gerichteten Amnesie bei Veteranen aus dem Afghanistan-Krieg erzielt hat. Nachdem sie ihre Männer nämlich schmerzvollen Hypnosesitzungen unterzogen hatten, die dazu dienen sollten, furchtbare Erinnerungen zu lokalisieren, die wie die schmählichen Seiten in einem ansonsten ruhmreichen Buch herausgerissen werden sollten, ein altes kommunistisches Anliegen, stießen die Verantwortlichen des Projektes Gedächtnislücke, so lautete die Bezeichnung des Vorhabens, auf wesentlich weiter zurückliegende Erinnerungen an Erfahrungen, die ihre Soldaten in anderen Kriegen, in anderen Leben gemacht hatten. Selbstverständlich reagierte der KGB entsetzt auf die Entdeckung von menschlichen Seelen, die schließlich in ihren eigenen Soldaten auftauchten, nachdem sie das Leben anderer Männer hinter sich gelassen hatten. Damit breitete sich die Schuld, sie eigentlich restlos vernichten wollten, in der Nacht der Geschichte aus, wie eine Schlange im Schlamm der Jahrhunderte, die hervorlugt und sich wieder versteckt und wieder hervorlugt und so weiter und so fort, bis in alle Ewigkeit. Diese Entdeckung, mein lieber Freund, brach all denen das Rückgrat, die die Revolution auf dem Glauben an die Unmöglichkeit der Seele errichtet hat. Und es war ein entsetzlich kalter Winter. Und in der Wärme der Wiedervereinigung erholte sich Deutschland von seiner Schmach. Und Stein um Stein fiel die Mauer, genau wie das Gebäude, das damals in den Tagen der Nachkriegszeit direkt vor meinem Fenster von den Hämmern der Bauarbeiter weiter in Schutt und Asche gelegt wurde. Und in dieser Situation entwickelte ich schließlich mit Hilfe der Erkenntnisse aus dem Kampf gegen die Alzheimer'sche Krankheit und der unaufhaltsamen Fortschritte in der Erforschung der Neurotransmitter, beispielsweise des Serotonins, das erste chemische Mittel gegen die Tyrannei des Gedächtnisses. Stellen Sie sich vor, welch ein Triumph, welch unglaublicher Sieg über die Dummheit unserer eigenen Natur. Wäre ich nicht gewesen, die Leute würden sich immer noch an alles erinnern, ohne Aussicht auf Rettung. Aber gut, werden wir nicht gleich euphorisch. Ein Augenblick lang klang der alte Krumper genau wie der Zauberer von Oz, kurz bevor Dorothys kleines Hündchen schließlich am Vorhang zieht. Wenn alles leise ist, kann ich das Summen des Bildschirms hören. Wenn ich das nicht mehr höre, wird alles vorbei sein. Und das Mädchen? Ach, selbstverständlich. Das Mädchen wird bleiben. Sie hat mindestens noch 100 Jahre zu leben. Stunden der Kinder dauern ewig. Wenn es an der Zeit ist, das Licht auszumachen, sind die Kinder still und schlafen. Und dann ist Schluss. So weit kommt's nun. Meine Mutter hatte vielleicht eine Art. Ihre Mutter? Meine Mutter, ganz genau. Eine furchtbare deutsche Matrone. Wenn wir nicht auf der Stelle einschliefen, drohte sie damit, uns an den Kohlenhändler zu verkaufen. Sie können sich ja wahrscheinlich an ihre Mutter nicht mehr erinnern. Da sehen Sie, was ich Ihnen alles erspart habe. Bevor ich ihm eine Antwort geben kann, geht der alte Krumper wieder aus wie die letzte Kerze auf einer Geburtstagstorte. Der warme Wüstenwind schmiegt sich an den Körper und lässt einen die künstliche Kälte im Innern des Wohnwagens rasch vergessen. Und so wird das wohl immer sein. Die alten Albträume werden von neuen Träumen überlagert und über den neuen Träumen entstehen wiederum neue Albträume. Man säubert das blutige Schwert, während man bereits auf die nächste Schlacht wartet. Die Angst ist das Einzige, was man niemals vergisst. Use your head. Nur für die schlaftrunkenen Tiere des Waldes ist die Nacht das Ende. Morgen fahre ich zurück nach Phoenix. Mit Arizona bin ich fertig. Das blaue Licht des alten Grumpa ist für immer aus. Alles endet und fängt gleichzeitig an. Das Wunder der Kryogenese hat Grumpa einen kleinen mexikanischen Körper geschenkt, der die Last seiner Schuld mit einer erstaunlichen Begabung zu tragen versteht. Übrigens, entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben ist Walt Disneys Gehirn niemals tiefgefroren worden. Schlechte Nachrichten für Donald Duck. Das Mädchen Krumpa hat mir, bevor sie tanzen gegangen ist, gesagt, dass sie vor einer Ewigkeit, als sie noch jünger war, sogar noch vor dem großen Krieg, auf den großen Tankern am liebsten folgenden Befehl gehört hat. Alle Besucher von Bord! Erst nach diesem Befehl beginnt die Reise. Tokio liebt uns nicht mehr, von Railo Riga. Teil 2, die Tage des Penfield'schen Experiments. Aus dem Spanischen von Alexander Dobler. Mit Wolfram Koch, Tobias Meister, Petra Kuhles, Karina Kraftschick, Hans-Peter Hallwachs, Fanny Thewissen, Traugott Buhre und vielen anderen. Technische Realisation Markus Hasler, Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Silke Hildebrand und Arianes Kupsch. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Dramaturgie und Redaktion Leslie Rosin. Die Reise raus aus der Vergangenheit, weg von den Erinnerungen. Die Reise, die nicht gelingt, weil sie nicht gelingen kann. Mit der besten Chemie nicht. Das Gedächtnis, sagt Railo Riga, der Autor der Romanvorlage für Tokio liebt uns nicht mehr. Das Gedächtnis ist der dämlichste Hund auf der Welt. Du wirfst ein Stöckchen und es bringt dir sonst was. Aber irgendwas bringt es, das Gedächtnis. Hüllt sich nicht in Schweigen, lässt sich vielleicht in ein Sieb mit weißen Flecken und schwarzen Löchern verwandeln. Aber in jedem Sieb bleibt was zurück. Nur man weiß vorher nie, woraus diese Rückstände sein werden. Fackeln wir den Heuhaufen ab, um die Nadel zu finden, raunt Ireneo. Ulrich Land heiße ich, wenn ich mich recht erinnere, und sag adios, muchachos, oder was habe ich gesagt? Habe ich was gesagt? Na egal, jedenfalls sage ich, Kultkomplex Spezial kommt.